seid so selbstbewusst. Komm, zeigt, was ihr habt. Ich bin bereit für euch. Zeigt euch, wer ich bin. Ihr seid so selbstbewusst. Komm, zeigt, was ihr habt. Ich bin bereit für euch. Zeigt euch. Ich spuck den Verse, spuck ihn, spuck in dein Gesicht. Das ist Urge, du kriegst 100 Pfund mit Druck in dein Gesicht. Dies ist purer Schmerz, Leute jubeln, rufen, Hura ärtig. Red mit den Rappern von oben, als ob die Huren wären gut. Doch ihr seid nicht echt und wollt shooten mit Rhymes und Rappen. Doch sucht eure Rhymes im Chat, eure Crews sind nur Scheiß und Deppen. Ihr blutet, um so zu sein wie ich, gut. Doch ihr seid verballt und nichts, ich nimm nen Stuhl. Boom, mit nem Move in dein scheiß Gesicht. Ist verrückt, wie ihr kommt, um mit mir zu reden. Und ich baller den Verse wie Taliban in deine Foot und gebe dir Punker die Regeln. Es und ich spucken die Ficker die Sätze wie Blei um die Ohren. Optik Nummer 1, guck nach oben. Merch, der Pop ist groß und neu geboren. Dies ist Killer, nichts ist Siller. Ihr Buddy Boys, guck, ich bin kein G und seh die verwirrten Kinder spielen. Punkt und den Pint einziehen stumpf. Ich bin Dog, ich bleib außer Konkurrenz und kille die Milli Vanilli MCs. Ihr seid Toms wie Onkel Benz. Ihr seid zu selbstbewusst. Komm, zeig, was ihr habt. Ich bin bereit für euch. Zeigt euch, wer ich bin. So selbstbewusst, komm, zeig, was ihr habt. Ich bin bereit für euch, ich zeig euch, wer ich bin. Muss ich nicht sagen, diese Pseudo-MCs kennen mich, denn ich zieh sie mit jeder Zeile übler ab als Kevin Britt. S.A. Benedikt, mein Floß perverser als ein junges, hübsches Mädchen, das mit einem obdachlosen Penner fickt, rennt gegen die Wände. Doch es ändert nix, ihr seid keine Rapper. Ich bin diesen Shit heißer als Magma, um euch einzuäschern. Fang euch an wie mit nem Kescher, ihr kleinen Fische. Ihr dachtet, ihr packt es, doch ich muss euch leider desillusionieren. Der King ist da, es schlimmer. Ich sag's euch zum letzten Mal, ihr kommt nicht weiter mit diesem Gebeite und eurer hartgrotesken Art. Ich flow wie Blut aus nem verletzten Arm, bin und bleib eine Persönlichkeit. Ob ich den besten Garn oder sogar nur Fetzen trag, erinnert ihr euch noch am besten Tag? Das ist wie der zweite Teil. Merchandise, verbrannte Erde, Optik, wir sind voll in Fahrt. Ihr dagegen voll im Arsch, macht nach außen voll auf Fahrt. Wen interessiert es? Diese Zeilen zeigen euch, wer wir sind. Mo, sing es! Ihr seid zu selbstbewusst. Komm, zeig, was ihr habt. Ich bin bereit für euch. Zeigt euch, wer ich bin. Ihr seht mich und fragt euch, was hat dieser Typ im Game verloren? Ich sag euch was, er will, was ihm zusteht, und er sieht euch und wundert sich, was die ganzen Vögel tun. Werft doch das Mic weg, ich scheiß auf euch Scheißkerl, pisst euch und bleibt weg. Ihr seid zu selbstbewusst, komm, zeigt, was ihr habt. Ich bin bereit für euch, zeigt euch, wer ich bin. Selbstbewusst, komm, zeig, was ihr habt. Ich